Hallo liebe VfL-Fans, mein Name ist Thomas Sageda, ich bin bei euch Assistenztrainer und wir gemeinsam hören das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Not in the complete defense. Brilliant stuff. Oh, it's gone in for the goal of the season. Hallo liebe VfL-Fans, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Ja, die immer wieder allseits beliebte Länderspielpause haben wir hinter uns gebracht. Wie sind denn unsere Wölfe zurückgekehrt aus der Länderspielpause? Gibt es Verletzte? Muss man eventuell umstellen? Haben wir ja schon einiges gelesen dazu. Vor dem Spiel gegen Düsseldorf, das werden wir natürlich auch noch genau unter die Lupe nehmen. Da habe ich Benny Monreal zu Gast, meinen Experten für die Fortuna. Und ich rede mit Felix Janoschek von Wölfe TV. Ihr 5 spielt jetzt 4 gegen 3. Ja, also wenn es nach mir geht, da könnte es natürlich schon Freitag sein. Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Da gehen wir natürlich her nochmal ganz gesondert und ganz speziell drauf ein. Aber so ja nach der eher dürftigen Länderspielpause mit Niederlage gegen Holland und Sieg gegen Nordirland. Ja, gut. Ist halt Quali-Time. So ist es dann nochmal. War jetzt nicht so spannend, fand ich. Aber umso spannender ist natürlich das, was sich dann beim VfL Wolfsburg tut oder auch getan hat unter der Woche. Und da sind ja einige Sachen zu besprechen hier im Wölferadio. Wollte gerne da natürlich auch genauer drauf eingehen, insbesondere das Problem, was da jetzt uns drohen könnte, wenn Oliver Glasner ja gezwungen ist, aufgrund von Ausfällen dort umzubauen. Ist ja in der Schwebe, ob unsere bisherige Abwehr, bestehend aus Robin Knoche, Josua Gilavogi und auch Jay Brooks vor allen Dingen, dann so weiter bestehen kann oder ob umgebaut werden muss aufgrund von Verletzungen, muskuläre Probleme bei Jay Brooks. Und dann haben ja Josua Gilavogi und Jérôme Roussillon irgendwelche Magenprobleme mitgebracht. Waren die im selben Restaurant essen da in Frankreich oder so? Keine Ahnung, was da war, aber merkwürdig ist schon, dass da beide aussetzen mussten. Insofern scheint es Jérôme Roussillon ein bisschen besser überstanden zu haben. Der wird wohl auflaufen können. Bei Josua Gilavogi, ja, da sind wir natürlich nicht so optimistisch im Moment, sagen wir es mal so. Also es kann sein, dass da ein Umbau droht, weil wenn von 3 Leuten 2 ausfallen, dann müssen wir erst mal gucken. Und wurde ja auch ein bisschen gemutmaßt, auch in den Medien, was das denn jetzt bedeuten könnte. Muss dann vielleicht Oliver Glasner vielleicht sogar auf eine Viererkette wieder umbauen, also nicht unbedingt sein geliebtes System mit der Dreierkette hinten. Ja, das werden wir natürlich sehen erst am Freitag, aber wir können uns einmal schon mal drüber unterhalten, was das denn für Auswirkungen hätte. Aber erstmal fangen wir mal beim Personal an sich an. Denn ein Josua Gilavogi ist nicht, zumindest was die Zweikampfwerte angeht, nicht zu ersetzen im Moment und natürlich auch als Führungsfigur und als Captain auf dem Platz. Er rangiert nämlich auch, wenn man sich da mal die Statistik der bisherigen Saison hat in der Top 20 aller Bundesligaspieler mit 65,7% gewonnenen Zweikämpfen. Also das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut, was da passiert. Also insofern hast du einen starken Spieler weniger, der da in der Mitte sehr viel wegräumt. Ein bisschen Probleme gab es ja dann auch im Spiel gegen Paderborn, was so Spielaufbau und so weiter angeht. Da liegen auch nicht unbedingt die Stärken von Gilavogi. Aber was das angeht, was die Zweikampfstärke angeht, insbesondere bei einer Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf, die ja auch durchaus für körperbetontes Spiel mit bekannt ist, da komme ich auch gleich nochmal drauf, das wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn dann Josua ausfallen würde. Ja, Jay Brooks, wie gesagt, ist da eingespielt, war auch dann mit so ein paar Wackler drin gehabt, ist eingespielt in der Dreierkette hinten auch. Ich glaube aber, wenn er da mal ausfallen würde, und wir müssen ja auch die Rotation durchaus ins Auge fassen in den kommenden Wochen mit den vor uns liegenden Aufgaben im Europapokal, dass er dann auch mal auch ersetzt werden würde. Ich meine, so ein Marcel Tisserand ist jetzt auch nicht die schlechteste Alternative, hat ja auch getroffen im Testspiel gegen Hamburg, was ja insgesamt sehr positiv verlaufen ist. Ich konnte es leider nicht sehen, aufgrund anderer Verpflichtungen, auch von der Uhrzeit her. Aber das, was ich gehört und gelesen habe, war natürlich auch so, dass man da durchaus einen guten oder gerade den Tabellenführer der zweiten Liga durchaus ja, sehr gut bespielt hat und ja, ein bisschen hinten raus das Spiel aus der Hand gegeben hat, das so ein bisschen unnötig war. Aber unterm Strich hat dann ein ja, Marcel Tisserand auch das Tor da geköpft, also auch stark bei Standardsituationen, kann natürlich immer dann auch für Gefahr sorgen. Deswegen ist mir da gar nicht so sehr bange, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn Jay Brooks da ausfallen würde. Das ja, gilt auch für Robin Knoche auf der anderen Seite. Also wenn auch da mal rotiert werden sollte, da haben wir, glaube ich, mit Marcel Tisserand noch jemanden in der Hinterhand, der dann auch entsprechend gut eingreifen kann ins Geschehen. Außerdem haben wir ja nach dem Weggang von Felix Ulukai ja noch Jeffrey Brumer in der Hinterhand, der ja auch durchaus zu überzeugen wusste, wie ich das gehört habe, gegen den Hamburger SV. Insofern kann man da letztendlich auch von ausgehen, dass, wenn er reinkommen sollte, der durchaus eine solide Partie abliefern könnte. War ja ein bisschen hinten dran, ist ja auch verliehen worden an Schalke. Vergangene Saison hat er auch dann keine Rolle großartig gespielt. Trotzdem ist er da geblieben und immer noch da. Und ja, wenn er spielt, dann erwarte ich auch, dass da die entsprechende Leistung auch abgerufen wird. Und vielleicht nutzt er ja dann auch die Chance. Wie überhaupt ich das Verhalten der ja, Einwechselspieler, haben wir letzte Woche schon mal thematisiert kurz, ja sehr gut finde beim VfL. Insbesondere Brekalo und Memedi sind da ja zu nennen. Brekalo zuletzt ja dann auch mit einer Startelf-Nominierung bedacht worden. Memedi gut performt bei der Schweizer Nationalmannschaft unter der Woche. Also das ist so von wegen, ich biete mich an und lass mich jetzt spielen. Yannick Gerhardt wird jetzt ja wahrscheinlich das nächste Beispiel sein, der ja Xaver Schlager weiter ersetzen muss, der auch unzufrieden war mit der Reservistenrolle. Also, und das hat aber Yannick dann jetzt, ja, denke ich mal, auch dann gut angenommen und wird sich dann jetzt auch zeigen wollen, gerade auch im Spiel, so als gebürtiger oder als Ex-Kölner, sagen wir es mal so. Der spielt ja gegen Düsseldorf dann wahrscheinlich nochmal besonders gern. Vielleicht haut er dann auch nochmal einen rein. Schaden wird es nicht und bejubeln würde ich das natürlich auch dann entsprechend. Aber ich glaube, dass, um das nochmal klar zu sagen, ich glaube nicht, dass, sollte es da Ausfälle geben, dass Oliver Glasner da dann umstellen wird auf eine Viererkette. Das kann ich mir in der Form nicht vorstellen. Ich glaube, der Trainer hat da genaue Vorstellungen. Die Mannschaft hat sich jetzt, sag ich mal, sich da eingespielt, auch in diesem System. Kann ich mir also nicht vorstellen, dass dann der Trainer hingeht und sagt, pass auf, wir haben jetzt hier einen Ausfall zugegeben mit Joshua Gilavogui, zentrale Figur, die da spielen sollte in der Kette. Ignacio Camacho, ja, haben wir auch schlechte Schlagzeilen gehört, nur gelesen in dieser Woche, dass da vielleicht sogar das Karriereende drohte. So insgeheim hat man sich das ja immer so ein bisschen auch schon gedacht, dass das alles ein bisschen schlimmer sein muss. Auch bitter, so eine Geschichte, gute Besserung weiterhin. Vielleicht sehen wir ja in Ignacio nochmal auf dem Platz für den VfL. Wäre ja schön, dass da jetzt, also welcher Fußballer möchte gerne so aufhören? Ganz davon abgesehen, dass er dem VfL ja auch als Führungsspieler eigentlich fehlt. Und immer wenn er auf dem Platz gestanden hat, dann hat er dem VfL auch weitergeholfen, meiner Meinung nach. Deswegen ist es ein bisschen schade natürlich auch und bitter dazu. Aber dass jetzt quasi genau diese beiden Spieler ausfallen, da bin ich auch mal gespannt, wer dann also quasi diesen Part ersetzt. Aber ich denke nicht, dass Glasner das System umstellen wird von einer Dreier- auf eine Viererkette. Jetzt, wo man sich da erstmal dran gewöhnt hat, dann wieder umzubauen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das Argument ist ja auch so, ich meine, wir sind weiterhin ungeschlagen, 2 Siege, 1 Unentschieden. Warum sollte da jetzt ausgerechnet da was dran geändert werden? Vielleicht mal, um zu gucken, wer jetzt nach der Länderspielpause ein bisschen müde ist oder so, dass man da dem einen oder anderen vielleicht eine Pause gibt. Aber sonst gibt es für mich eigentlich keinen Grund, da irgendwas großartig zu ändern. Memedi und Brekalo haben sich nachhaltig weiterhin empfohlen, da dabei zu sein vorne. Deswegen vielleicht gibt es dann eher in dieser Richtung eine Aufstellung, die ein bisschen unterschiedlich ist zum Anfang der Saison. Aber ich glaube trotzdem, dass Glasner da seinem Weg weiterhin beschreiten wird und da sich auch von den Verletzungen oder von den Ausfällen da nicht beirren lassen wird. Und das finde ich auch richtig so, da jetzt hier irgendwelche Zaubertricks aus dem Hut zu holen und dann funktioniert das nicht. Und dann, ja, sagen sie hinterher, ja Mensch, hat doch gut geklappt, warum ändert man denn da was? Ich glaube, dass dann auch, wer auch immer dann in der Lage sein muss, das, die Position auszufüllen, vor allen Dingen zentral in der Dreierkette, dass er das ja auch gut machen wird. Also ich tippe dann, wenn Josh ausfallen wird, dass dann eher Robin Knoche in die Mitte gehen wird und Brumer und Tisserand dann die Wingmen geben werden. Und ansonsten glaube ich, dass wir dann auch ja mit Roussillon und mit William spielen werden. Und ja, Mittelfeld, da bietet sich es, glaube ich, so ein bisschen an, da auch mit ja, Maximilian Arnold, der bisher ja auch eine starke Saison spielt, auch eine sehr gute ja, Statistik insgesamt aufzuweisen hat. Und unter den laufstärksten Spielern zu finden, ist auch unter den Top 20, hat auch mal 11,46 Kilometer läuft er im Schnitt. Das ist insgesamt also eine ja, sehr, sehr gute Leistung, finde ich, die man da auf alle Fälle dann auch, wo man auch weiter drauf aufbauen kann. Und ja, die Außen, das wird es ja dann wahrscheinlich, ja, beziehungsweise vorne wahrscheinlich dann ja mit Memedi und mit Brekalo, wenn Memedi mal eine Chance bekommt. Ansonsten Lieblingskind ist ja weiterhin João Victor. Das kann auch sein, dass man dann so anfängt, dann wie gegen Paderborn. Und ja, Wout ist ja eh unumstößlich. Das ist sozusagen meine Prognose für die Mannschaftsaufstellung am kommenden Freitag. Ansonsten würde ich gern noch auf eine Sache hinweisen, was so vielleicht so ein Schlüssel zum Sieg sein könnte für den Freitag gegen Fortuna Düsseldorf. Wie gesagt, wie es beim Gegner aussieht, das besprechen wir ja nachher noch. Aber was mir so aufgefallen ist, die sind ja unterwegs meistens mit einem 4-1-4-1-System. Also da räumt dann tatsächlich noch einer vor der Abwehr ab und ja, haben auch längst nicht mehr die Offensivpower durch die Weggänge, insbesondere vor allen Dingen Luke Bacchio, thematisieren wir nachher dann auch nochmal entsprechend. Aber was mir halt aufgefallen ist, und das sollte man durchaus nochmal sich zu Gemüte führen, ist, dass Fortuna Düsseldorf sehr foulanfällig ist. So möchte ich es mal sagen. Und zwar haben die in den Top 12 alleine drei Spieler drin, die am meisten faulen mit in der Liga. Das heißt, du kreierst Standardsituationen und deswegen kommen wir dann auch nochmal darauf, dass wir das auch vielleicht ein bisschen besser nutzen könnten als vielleicht noch in der Vergangenheit, dass sich da bei einer aus meiner Sicht, glaube ich, sehr massiert stehenden Abwehr, auch zu Hause, dann die Möglichkeiten auch ergeben, darüber zum Erfolg zu kommen. Denn wenn du, ja, wenn der Gegner dich einlädt und mit ganz, ganz vielen Fouls dann auch operieren muss, das zeigt zweierlei. Erstens ist der Gegner ein bisschen langsam, glaube ich, dass er dann nicht richtig in die Zweikämpfe kommt und sich dann offensichtlich nicht anders zu helfen weiß. Und dass sich deiner seinerseits oder unsererseits dann die Möglichkeit ergibt, durch präzise Freistöße oder Flanken dann auch ja, zum Torerfolg zu kommen. Also da sollte, und denke ich mal, wird dann auch der VfL bzw. Oliver Glasner und sein Team da nochmal das Augenmerk drauf legen. Also hier glaube ich, dass sich da eine Chance verbirgt, dass wir da gegen Fortuna ganz gut aussehen werden. Auf der Positivseite, da haben wir natürlich aber auch was zu vermelden, nämlich die haben auch mit den laufstärksten Spieler in der Liga, Alfredo Morales, der ja auf Platz 4 momentan arrangiert. Das bedeutet also die Mannschaft auch uns insgesamt durchaus laufstark unterwegs, aber der VfL natürlich auch, gehört da ja auch zu den Top-Teams der Liga. Und ich erinnere wie immer gerne an dieser Stelle an die berühmte Lenny-Serie, die dann ja hoffentlich auch am Freitag Bestand haben wird. Mehr gelaufen, heißt auf alle Fälle gepunktet, beziehungsweise nicht verloren. In dem Fall glaube ich sogar, dass da auch ein Sieg drin ist. Aber das werden wir später noch vertiefen. Erstmal freue ich mich über eine echte Premiere hier im Wölferadio, nämlich über einen Gast, den ich heute zum ersten Mal zu Gast habe. VfL intern. Und da habe ich mir mal wieder jemanden geschnappt aus dem Team hinter dem Team. Und den meisten VfL-Fans ist er sicherlich ein Begriff und vor allen Dingen auch das Gesicht, denn er ist für Wölfe TV immer unterwegs. Und da grüße ich Felix Janaschek. Hi. Moin, grüß dich. Na, alles gut? Alles prima. Ich freue mich, was mich hier erwartet. Ja, das sagen sie alle immer vorher, dass sie sich freuen, aber dann am Ende. Um Gottes Willen. Ja, genau. Nein, gar kein Problem. Nein, wir haben das natürlich auch immer hier im Wölferadio, dass wir auch Leute vorstellen, die jetzt in deinem Fall, ist ja dein Gesicht bekannt, aber die sozusagen auch hinter den Kulissen arbeiten. Und das nehme ich immer gern zum Anlass, dann auch die Leute da mal vorzustellen. Und was sie eigentlich so tun für unseren VfL. Momentan ist Länderspielpause. Was macht denn Wölfe TV in der Länderspielpause? Ja, also tatsächlich auch mal ein bisschen durchschnaufen. Also in der Länderspielpause bietet sich das natürlich an, wenn die Jungs dann auch ein paar Tage frei haben bzw. auf Reisen sind, haben wir weniger zu filmen und dann sind wir auch dementsprechend auch mal im Urlaub oder im Freizeitausgleich, wie es gerade passt. Ich habe jetzt gedacht, du hast die Kamera immer im Anschlag bereit, aber hier liegt jetzt, also ich beschreibe das mal, wir sitzen hier an einem runden Tisch und da liegt ein Handy, da liegt eine Uhr, aber noch keine Kamera. Mit dem Handy kann man aber mittlerweile auch sehr viel filmen. Das stimmt, aber ich bin immer bereit. Ja, okay, gut, aber das ist nicht so, dass du jetzt hier quasi dauernd durch Center läufst oder im VfL-Umfeld und hast auch die Kamera dabei, weil es könnte ja was passieren, was es angeht. Zum Glück sind die Wege kurz. Ne? Mhm. Also wir sind hier auch direkt im VfL-Center und wenn wir was sehen, hören oder sonst irgendwas ansteht, sind die Wege sehr, sehr kurz. Heißt Kamera auf die Schulter und ab dafür. hast schon gesagt, wir, das heißt, du machst das nicht alleine. Wer seid ihr? Wie viele seid ihr? Und was ist letztendlich auch das Konzept und die Ausrichtung von Wölfe TV, wenn du das mal so überschlagen, umreißen kannst, was ihr da so macht? Sehr gerne. Also wir sind mittlerweile zu dritt. Seit 1.6. sind wir zu dritt, weil wir einen Volontär noch dazu bekommen haben, den Mike. Der war auch das ein oder andere Mal schon vor der Kamera auch zu sehen. Und dann haben wir den Andreas noch. Ja, der hat den, was hat der gemacht? Diese Fernsehgartenparodie bei Weekly World, habe ich mal gesehen. Richtig, ja, ja, ja. Richtig. Da haben wir ein bisschen Comedy versucht. Klar, das Konzept dahinter ist, wir wollen natürlich den Fans, die Mannschaften, sage ich bewusst, weil wir bei den Wölfen und bei der Jugend ja auch immer mit am Start sind, nahe bringen, was uns sehr, sehr viel Freude bereitet. Mit auf Reisen sein, Auswärtsspiele natürlich, im Trainingslager sind wir immer ganz nah dran und versuchen da uns aber auch von der Berichterstattung, die andere Kollegen von Sky etc. an den Tag legen, abzusetzen durch, ja, entertainende Programme, sage ich jetzt mal, durch die Zimmerduelle, die extrem gut ankommen. Wir haben das Spieltagsquiz jetzt neu zur neuen Saison eingeführt, versuchen uns da einfach ein bisschen abzusetzen von der tagtäglichen Berichterstattung. Und wir wollen die Fans natürlich auch unterhalten. Wie macht ihr das? Also guckt ihr bei Sky, die haben das so gemacht, dann lass uns mal so machen, oder wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, ihr müsstet ja viel Fernsehen gucken, wollte ich damit sagen. Fernsehen gucken wir natürlich sehr viel, aber man hat natürlich auch im Studium gelernt, wie ein journalistischer Beitrag, wie Sky natürlich auch tagtäglich macht, geschaffen wird. Davon heben wir uns ab in Form der Weekly, wo wir einfach vor Ort sehr nah an der Mannschaft berichten, Interviews versuchen wir anders aufzuführen. Natürlich muss man auch die Stimmen zur Euroleague beispielsweise für die Fans aufzeichnen. Aber wir versuchen trotzdem immer nochmal einen anderen Dreh hinzubekommen, dass wir die Fans auf eine nähere Art und Weise abholen. Was macht für dich den Job aus, allgemein, wenn du so da guckst, deinen persönlichen? Also wie kommst du zur Arbeit? Was ist das, was dich daran motiviert? Also ich weiß tatsächlich selten, natürlich hat man Kerntermine pro Woche in einer normalen Woche mit der Pressekonferenz, mit gegebenenfalls ein festes Interview, was man vor der Woche schon weiß, aber ansonsten weiß ich nicht, wie mein Tag ausschaut. Und das macht extrem viel überraschend Freude. Quasi. Ja. Das ist ja wie fast in einer normalen Fernsehredaktion. Das kenne ich ja auch noch aus persönlicher Erfahrung, dass man meistens gar nicht wusste, was einen erwartet an dem Tag. Muss man natürlich immer flexibel sein, aber das ist genau das, was es ausmacht, finde ich. Das heißt, du bist auch eher so der spontane Typ? Immer. Oder? Immer? Okay. Immer. Ja, nee. Also ich treibe meine Freundin in die Weißglut, weil großartig Urlaub für das ganze Jahr planen ist nicht. Mhm. Aber ja, ich bin sehr spontan, ja. Stichwort zur Weißglut treiben. Wer ist denn dein Lieblingsgesprächspartner aus der Mannschaft? Die Frage muss ich natürlich auch mal stellen. Also da gibt es ja sicherlich den einen oder anderen, wo es dann einfacher ist oder schwerer. Wie sieht es dann bei dir aus? Also... Jetzt sag nicht, ich mache alle, nein, ich rede mit allen gerne. Ich sag einen Namen, ja, ich sag einen Namen sehr, sehr gerne, und das ist unser Capitano, Josh. Ja, okay. Weil es mit dem immer Spaß macht. Es ist so, dass es mit sehr, sehr vielen aus dem Kader Spaß macht, weil wir, glaube ich, eine extrem humane Truppe haben. Aber mit Josh, da wird, also es wird immer gelacht. Es wird immer, immer, immer gelacht, und das ist halt, so bin ich eigentlich auch, und das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Mit wem ist nicht so einfach? Ziehst du jetzt den Joker? Jetzt, wenn ich einen Joker habe, ziehe ich den an dieser Stelle. Kannst du auch sagen, Spieler sagen, in der Vergangenheit, die nicht mehr bei uns sind, mit denen schwerer waren. Das ist dann ein dritter Keim auf den Füßen. Im Fußball sieht man sich immer zweimal. Ah, okay. Naja, gut. Das möchte ich keine herausheben. Natürlich, aber es ist wirklich so, mit dem einen kann man besser. Ich glaube, das geht jedem so, mit dem anderen vielleicht nicht so gut. Einer ist kommunikativer, der andere eher in sich gekehrt und weiß sich vor der Kamera vielleicht auch nicht so zu präsentieren. Aber mit der Zeit lernt man, mit allem umzugehen, mit allen umzugehen. Und da weiß man halt, wie man in Interviews reingehen kann. Das heißt, du hast jetzt mittlerweile also auch so ein Gespür dafür entwickelt. Wie lange machst du das jetzt? Drei Jahre. Ziemlich genau so. Welche Fragen man stellen sollte in so einem Moment und welche eher nicht? Oder, ja. Oder haust du einfach raus? Wo du sagst, ich hau auch mal gerne raus. Gehört zum Job quasi. Die sogenannten Eisbrecherfragen, womit die Spieler dann nicht rechnen. Und ja, das ist, Ich hau gerne einfach raus oder gehe spontan in die Situation rein. Also da gibt's auch, also da, wenn du genau, also du weißt ja auch gar nicht, wer dir vor die Kamera dann läuft meistens. Also es ist ja sehr unterschiedlich. Manche gehen ja durch, also ich kenne das ja auch aus der Mixzone. Richtig. Das heißt, aber das heißt, du hast so einen Plan im Kopf, okay, wenn der kommt, dann muss ich dann besser so. Also da hat man sich schon drauf eingestellt, ja, quasi. Ganz klar, ganz klar. Also da muss man dann auch reagieren und ist ja auch manchmal so, dass wir dann auf die englische Sprache umswitchen müssen. Also man muss ja sowieso immer spontan sein. Wie sehr leidet und auch wie sehr freut man sich mit von deiner Seite aus? Also geht das überhaupt oder sagst du, ja, ich muss jetzt hier aufpassen, dry job und so weiter und so fort? Kann man da emotional, je nachdem wie das Spiel auch gelaufen ist, da involviert sein, sagen wir es mal so? Also ich würde sagen, wir sind ähnlich laut. Wir sitzen ja meistens in der Reihe vor euch bei den ja, da schreit ihr ja nach vorne weg, das kriegen wir ja nicht mit. Das bekommt ihr nicht mit, weil ihr ja auch komplett im Radiotunnel seid, was ja auch sehr, sehr cool ist. Aber wir sind ähnlich laut wie ihr, glaube ich. Ihr kriegt wahrscheinlich mit, wenn wir schreien. Ja, das auch. Das kommt ja bei uns dann in die Nacken an, aber da sind wir dann auch in voller Action. Nein, es ist, man fiebert absolut mit. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin jetzt seit fast 3 Jahren da. Diese beiden Relegationsspiele oder die 4 Relegationsspiele waren auch ein hartes Brett, wo man dann noch auf eine ganz andere Art und Weise mitgefiebert hat wie in der letzten Saison, muss man sagen. Es war ein erleichterndes Jubeln hinten raus. Aber ging, glaube ich, allen so, ja. Ja, aber die letzte Saison war natürlich dann mit diesem unglaublichen 8:1 am letzten Spieltag und der Euroleague-Qualifikation. Es war halt, war geil. Weil du es gerade angesprochen hast, seit 3 Jahren dabei. Wie bist du beim VfL gelandet? Wie hat sich das ergeben damals? Also du bist kein Wolfsburger, gehe ich mal davon aus. Ich bin kein Wolfsburger. Ja. Ich bin aus dem schönen Rheinland. Ah, richtig schön. Da habe ich auch 20 Jahre gelebt. Ja, ist herrlich. Soll man so weiter schnacken? Ja, das kann man. Ich glaube, da verwirren wir die Hörer vielleicht. Das können wir machen. Ja. Nein, damit uns alle verstehen. Ich bin gebürtig aus Bonn. Macht ja nichts. Nö, aber es ist schön da. Also es ist eine Reise wert. Ja, das stimmt, kann ich dir bestätigen. Es hat jetzt keinen hochklassigen Fußball, aber der Bonner SC, der schlägt sich tapfer. Habe dann Journalistik studiert. Zum VfL bin ich von meiner Station von der DFL gekommen. Beim VfL war damals eine Stelle ausgeschrieben als Videojournalist. Und dann kam eins zum anderen. Ich war in Köln nicht hundertprozentig glücklich. Und dann konnte ich wieder ins schöne Niedersachsen kommen, wo ich jetzt auch mittlerweile seit fast 10 Jahren. Ich habe studiert in Hannover und bin mittlerweile seit fast 10 Jahren im schönen Niedersachsen. Was drehst du bzw. machst du eigentlich am liebsten? Also hast du da eine Präferenz? Hast du vorhin schon von den Formaten gesprochen, die ihr so abliefert? Ich erinnere an Kollege Kulle, Betreuer bei den Frauen, der war ja auch schon zu Gast im Wölferadio. Der hat ja so eine Rubrik, wenn ihr da im Trainingslager seid, mit den Flachwitzen, die er da hat. Kulle Skarlauer. Sind das die Dinger oder ist es dann doch eher so dieses, ich sag mal, drauf reagieren, wie ein Spieler dem Spieler dann auch nach dem Spiel so die Sachen aus der Nase ziehen müssen oder so? Sind das die Herausforderungen? Wo geht da bei dir die Tendenz eher hin? Was macht da mehr Spaß? Also die Tendenz geht ganz klar zu den bunten Formaten. Weil man die Spieler und Spielerinnen auf eine andere Art und Weise einfach zeigen kann. Bei den Zimmerduellen erfährt man nochmal auf eine gewisse Art und Weise nochmal was Privates, was man in den Stimmen zum Spiel nicht so erfährt, weil man auch gar nicht dahingehend natürlich fragt. Weil kannst du mal fragen, was macht er jetzt noch? Genau. Wo geht's jetzt hin? Wo sehen wir euch heute Abend noch? Ja. Genau. Aber das sind ganz klar Kulle Skarlauer. Ich glaube, das Format ist sehr, sehr gut angekommen bei allen Fans. Kulle ist dann natürlich auch prädestiniert für. Also ja, ist ein Typ, der macht das stimmt schon. Wie kein Zweiter. Aber so die bunten Inhalte, das sind die, die wirklich sehr, sehr viel Spaß machen. Was ihr ja auch quasi im Portfolio habt, ist die Übertragung so bei Testspielen und so. Das ist ja jetzt auch relativ neu, in Anführungsstrichen, dass ihr das komplett dann auch covert. Wenn du mal beschreiben könntest, wie groß ist denn da der Aufwand? Also der Fan, der davor sitzt, der nimmt halt, also der erwartet ja eine Fernsehübertragung wie bei Sky, wie bei Sport1 oder sonst irgendwas. Jetzt seid ihr aber gar nicht Sky und nicht Sport1. Also vielleicht kannst du mal umschreiben, wie groß so dieser Aufwand ist, um überhaupt sowas in Szene setzen zu können. Richtig, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil natürlich die Kommentare, die Erwartungshaltung, wie du es schon ansprichst, immer von den TV-Sendern gelernt ist. Sky ist mit 22 Kameras am Spieltag da. Wir sind auch mal nur mit einer Kamera da, weil wir auch nur eine Person sind, die dann, ich werde jetzt tatsächlich in dieser Woche UEFA Women's Champions League auch, werden wir live übertragen am kommenden Mittwoch im Kosovo. Kosovo. Hm. Da sind wir mit einer Kamera, die dann der gute Kollege Dirk Zillis übernimmt und ich werde den Live-Kommentar machen. Heißt, es ist gar nicht logistisch möglich, dort dahinter noch einen Ü-Wagen zu packen, wo wir dann noch Wiederholungen einspielen können. Also es ist, wir sind da in den, wie sagt man, Kinderschuhen? Kinderschuhen, am Anfang am sozusagen. Am Anfang, ja, seit dieser Saison. Wir versuchen halt wirklich alle Testspiele zu zeigen. Manchmal klappt das ganz gut, weil ein Dienstleister noch mit an Bord ist, der dann über die Testspielverträge im Trainingslager, im Rahmen des Trainingslagers haben wir dann, oder jetzt in der letzten Woche das HSV-Spiel konnten wir mit Wiederholungen zeigen, weil ein Dienstleister mit an Bord war. Das ist natürlich dann auch immer mit Kosten verbunden und mit Budgets verbunden. Das klappt nicht immer, aber wir versuchen zumindest unsere Wölfe und Wölfinnen zu Hause so abzuholen, dass wir die Live-Bilder zeigen können und die Wiederholungen gibt es dann in den Highlights. Jetzt haben wir da ja eine Parallele, weil du kommentierst das dann, die Testspiele für Wölfe TV. Ich mache es ja mit den Kollegen zusammen auch fürs Wölfe Radio. Wie ist es für dich so, von Kollege zu Kollege mal so 90 Minuten zu kommentieren? Das ist echt ein Brett. Das ist echt ein richtiges Brett. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also die Vorbereitungszeit auf die Spiele, man will ja, ich glaube im Radio musst du noch viel bunter und noch viel mehr beschreiben. Ja, geht auch gar nicht anders, weil sonst du siehst ja nichts. Das fällt mir ein bisschen einfacher, weil bei mir ist auch mal nicht schlimm, wenn ich eine Minute ruhig bin und die Leute einfach die Atmosphäre und die Bilder so bei sich auf die Platte ziehen können, sage ich jetzt mal. Aber das ist, da habe ich wirklich vor allen Kommentatoren da draußen den höchsten Respekt davor, was das für eine Vorbereitung ist und dass man nicht immer die gleichen Floskeln an den Tag legt und nicht langweilt. Und Shoutout an alle Kommentatoren und an euch im Radio, da habe ich wirklich höchsten Respekt davor. Ach, ich sag immer, wer sich vorbereitet hat, keine eigene Meinung. Ja, es haut man einfach mal so raus. Nein, das ist schon richtig. Also wenn man da ein bisschen Substanz mitliefern will, dann kann man eben nicht damit kommen, nach dem Motto, ich setze mich da mal einfach hin und laber mal 90 Minuten. Wobei das natürlich auch immer schon die Herausforderung ist, überhaupt 90 Minuten reden zu können über ein Ereignis, was da so auf einem begrenzten Raum stattfindet. Genau. Naja, aber gut, das ist ja auch ein schöner Erfahrungsaustausch, den man da mal hat letztendlich. Gibt es denn ein Leben denn dann auch, weil du natürlich auch viel am Wochenende unterwegs bist, außerhalb des Fußballs? Ja. Und was treibst du dann? Hast du Halbmarathon hast du schon angesprochen? Ja, ich bereite mich tatsächlich gerade auch auf den vollen Marathon vor. Der findet bei mir zumindest am 13. Oktober in Köln, also quasi in der Heimat statt. Da arbeite ich jetzt schon ein paar Monate drauf hin. Also Sport mache ich sehr, sehr gerne. Ich spiele auch noch Fußball. Noch nicht bei den alten Herren, auch wenn ich das schon könnte, sondern noch in der Jugend. Ja, in der Jugend, genau. Genau, an dieser Stelle darf ich Grüße ausrichten an den SV Odi. Ja, hallo, ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber Dritte Kreis im Raum. Ah, Hamburg. Doch so stark. Ja, ganz hoch, ganz hoch. Ja, verstehe. Aber viel Sport. Ja, das war Felix. Der richtige Fußball-Experte. Nein, Spaß. Ansonsten, die knappe Freizeit mit meiner besseren Hälfte verbringen. Wenn es passt, Urlaub machen, Freunde treffen, was man so macht. Und am Freitag auch wieder im Einsatz in Düsseldorf? Ja. In der Heimat? Naja, Düsseldorf möchte ich ausgrenzen. Richtig. Ja, okay, gut. Ja, gut, da ist immer so, die Köln ist ja immer so ist die Grenze. Ich bin ja da absolut neutral. Ich habe in Düsseldorf studiert und in Köln gearbeitet. Also ich bin und quasi auf der Grenze gewohnt. Also ich trinke Altbier und ich trinke auch Kölsch. Also meine Schwester hat auch eine ganze Zeit lang in Düsseldorf gelebt. Ja, also gut. Die Bogen da, wieder. Da hast du ein Visum gekriegt. Ich verstehe. Alles richtig. Klar. Letzte Frage, weil sich vielleicht alle gewundert haben, warum redet er eigentlich nicht sportlich mit dem? Doch frage ich, klar. Die letzte Frage geht mich in die Richtung, wo landet denn der VfL am Ende der Saison? Ich hoffe ähnlich wie in dieser Saison. Ich freue mich unfassbar auf die Europa League. Ich glaube, wir haben eine richtig, richtig gute Truppe zusammen. Allein wenn man so, ja, ich nehme immer wieder gerne raus, wenn man Wout Weghorst auf dem Platz erlebt, was der läuft als Mittelstürmer und wie er zurückarbeitet. Und mit so einem Typen, da verliert man nicht gerne. Bisher in dieser Saison. Er verliert auch nicht gerne. Toi, toi, toi, dreimal auf Holz geklopft. Auch noch nicht passiert, sowohl in Testspielen als auch in den Pflichtspielen. Aber Ich glaube, das wird eine gute Saison und ich freue mich richtig drauf. Jetzt erstmal auf Düsseldorf und dann auf das erste Euroleague-Spiel. Ich glaube, das wird eine geile Spielzeit. Ja, und in Düsseldorf holen wir natürlich auch die Punkte. Bist du auch überzeugt? Ja, sicher, sehr schön. Ja, das war Felix Janoschek von Wölfe TV. Ne? Ihr habt ihn wahrscheinlich erkannt an der Stimme. Im Gesicht seht ihr ihn dann auch dann wieder bei Weekly Wolves. Bis dann. Vielen lieben Dank. Kurzpassspiel. Ja, und da bleiben wir kurz noch beim VfL Wolfsburg. War ja total spannend in der Länderspielpause, hatte ich ja schon mal angesprochen. Da musste sogar die Bild-Zeitung einen Artikel machen über unsere neue Nummer 1, ja, weil Kun Kastils ja leider verletzt ist, aber Pavao Pervan ist ja dann auch in den Fokus jetzt gerückt und da hat die Bild noch eine Geschichte gemacht, dass er sich vor dem Spiel immer die Handschuhe nass macht. Ja, also er geht unter die Dusche und macht sich die Handschuhe nass. Ja, also ich weiß nicht, was ist denn daran eine Story, ne? Geh mal nach Braunschweig, da stellen sie sogar die Fußballschuhe unter die Dusche. Ja, kuriose Geschichte um Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ronaldo hat ja mal den Wunsch geäußert, mit seinem ärgsten Rivalen mal essen gehen zu wollen. Ja, und das hat dazu geführt, dass in Litauens Hauptstadt Vilnius in 10 Restaurants ständig 2 Plätze für die beiden Weltfußballer reserviert sind. Und da ich nicht davon ausgehe, dass dieses ungleiche Pärchen da tatsächlich mal Platz nimmt, haben wir uns noch mal ein paar Vorschläge überlegt, welche Paare denn da mal Platz nehmen könnten in so einem Restaurant, die man so eigentlich nicht erwarten würde. Und da ist auf Platz 5 gelandet Clemens Tönnies und Barack Obama. Auf Platz 4 der ungleichsten Pärchen, ist gleich eine ganze Gruppe oder zwei Gruppen, ne? Toten Hosen und böse Onkels. Auf Platz 3 könnten vielleicht Platz nehmen dort Christoph Daum und Uli Hoeneß. Auf Platz 2 der Pärchen, wo man sehr gespannt sein könnte, wie so ein Essen dann verläuft, Maximilian Arnold und Mirko Boland. Und auf Platz 1 der Essensverabredung, wo wir genau hingucken würden, wie bei Ronaldo und Messi, wären Luke Mockridge und Andrea Kiewel. Ärger für Ex-VfL und Augsburg-Profi Kai Ubi. Ja, Kai Uwe war unterwegs im Nachtleben und hat dann angeblich ordentlich hingelangt und hat dann einen Türsteher verletzt. Der soll ein Schädel-Hirn-Trauma da irgendwie erlitten haben. Wäre mehrere Tage arbeitslos gewesen und Kai Ubi soll bei der Attacke noch gebrüllt haben, scheißegal, ich zahle alles. Ja, also sagen wir mal so, Schädel-Hirn-Trauma, Gegner im Kopfstoß versetzt, also bei Franck Ribéry hätte es gerade mal gelb gegeben. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel im Wölferadio, da spiele ich natürlich mit meinem Experten für Fortuna Düsseldorf, dem Fernsehjournalisten aus dem Rheinland und auch ehemaligen Pressesprecher von Fortuna Düsseldorf, Benny Mondrian. Grüß dich. Grüß dich, Lars. Ja, Länderspielpause. Ist gut gelaufen bei euch, irgendwelche Verletzten zu beklagen? Oder habt ihr überhaupt Nationalspieler? Ich weiß das gar nicht so genau. Wir haben einen Haufen Nationalspieler mittlerweile. Ich bin selber ganz überrascht über die Entwicklung bei Fortuna. Ja, Alfredo Morales, der hat sich ein bisschen wehgetan, dummerweise. Ist auch sehr ärgerlich, weil er ganz gut drauf war, auch ein Tor schon geschossen hat und eins vorbereitet. Der ist, das lässt der Name nicht sozusagen erschließen, der ist Amerikaner. Der war also mit der USA unterwegs und ja, Muskelfaser ist 4 Wochen Pause oder 3. Pech. Aber ansonsten sind, glaube ich, soweit ich weiß, alle zurückgekommen. Auch wir haben ja mehrere türkische Nationalspieler und die sind auch wieder da. Gefährliches Pflaster, diese amerikanische Nationalmannschaft. Jay Brooks ist ja bei uns auch etwas angeschlagen. Ja, da machst du nichts dran. Aber unser Torwart ist wenigstens wieder gekommen, weil Torwart ist ja, Zach Steffen ist ja auch der US-Nationaltorhüter. Und der ist jetzt unsere große Hoffnung, weil wir haben ja tatsächlich 6 Torhüter im Kader. Nachdem ja im letzten Jahr sich hier direkt reihenweise Nummer 1, 2 und 3 verletzt haben, Rensing, Wolf und Theisen. Und jetzt sind die wieder alle verletzt und insofern ist gut, dass wir den haben und dass er auch gesund zurückgekommen ist, sonst wüsste ich jetzt gar nicht, wer im Tor stünde. Torhüter kann man ja auch nie genug haben. Das stimmt wohl. Ein Sieg, 2 Niederlagen, das ist eure bisherige Saisonbilanz. Ist das durchwachsen aus deiner Sicht oder okay? Ja, sagen wir mal so, es ist mehr, als wir eigentlich erwartet haben. Also ich weiß nicht, wie jetzt Funkel und Co. das sehen, aber so die meisten Fans und Leute, die sich damit auseinandersetzen. Der Sieg gegen Bremen, der war natürlich knallhart, zumal wir noch nie irgendwas in Bremen gerissen haben. Es war sehr überraschend, war aber sehr gut. Leverkusen, ja, das war da hat man gesehen, das ist eine Mannschaft, die wird da oben sich festsetzen, glaube ich. Die waren schon ziemlich tough. Da kam Fortuna gar nicht an den Ball. Und Frankfurt, muss ich sagen, da haben wir ja letztes Jahr eine 7-1-Klatsche kassiert. Diesmal war es nur ein 2-1, trotzdem 3 Punkte futsch. Aber die Frankfurter, die hatten doch ihre Mühen. Und Fortuna hat das eigentlich gut gemacht. Also mit ein bisschen mehr Cleverness wäre da vielleicht zumindest ein Unentschieden drin gewesen. Also insofern ist der Saisonstart okay für eine Mannschaft, die auch nach wie vor Abstiegskandidat ist und als solche gehandelt wird. Also insofern, kann man nicht zufrieden sein, aber man ist beruhigt, sagen wir mal so. Komme ich gleich auch nochmal drauf zur sportlichen Situation, auch gerade im zweiten Jahr des Aufsteigers. Wollte aber Amazon mal vorher wissen, die Schlagzeilen haben so jetzt auch ein bisschen bestimmt, so das, was so außerhalb des Platzes bei euch los war. Stichwort Röttgermann und auch Hennings. Beeinflusst das die Mannschaft ganz allgemein oder ist das nur ein Medienthema oder Medienthemen, die da besprochen worden sind? Also Hennings, meinst du, dass er wegen der Vertragsverlängerung ein bisschen aufpasst hat? Weil er hat 3 Kinder und er ist 32 und so weiter. Da kenne ich die Details jetzt auch ehrlicherweise nicht, weil das heißt, er hat ein Vertragsangebot, möglicherweise, weil er jetzt auch mal ein Türchen geschossen hat und weil er auch ganz gut eingeschlagen hat, will er da möglicherweise dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr rausschlagen. Ich glaube, wie gesagt, wie er schon sagt, 32, du hast jetzt hier, du bist hier auch ein Publikumsliebling, du bist eine sichere Bank, du kannst hier vielleicht noch mal 1-2 Jahre drauflegen, auch in der ersten Liga. Und du hast halt, wie gesagt, 3 kleine Kinder, die jetzt in der Schule sind, die sich sicherlich wohlfühlen. Da würde er jetzt schlecht beraten sein, wenn er da noch höher pokert. Also da hat er jetzt mal so einen, vielleicht auch gar nicht, das hat die Bild-Zeitung vor allen Dingen aufgebauscht, würde ich sagen. Das beeinflusst, glaube ich, die Mannschaft überhaupt nicht. Der Hennings ist auch jetzt nicht als Krawallbruder bekannt. Also der ist Vollprofi und weiß das wahrscheinlich einzuschätzen und Funkel auch. Bei Röttgermann, die Nummer mit der App ist, habe ich selber nicht so ganz verstanden, was für eine App, was für eine GmbH soll es da geben, was war da geplant, warum wurde der Aufsicht. Das ist auch so eine Nummer, die so ein bisschen schwierig ist. Interessant ist natürlich, wie interne E-Mails an die Öffentlichkeit gelangt sind, aber das wird ja gerade so ein bisschen intern untersucht. Und jetzt haben wir ja noch einen Wolfsburger verpflichtet hier, Felix Welling, der ist jetzt irgendwie Strategiedirektor im Grunde genommen. Das heißt, da sind ja Ex-Wolfsburger jetzt bei uns am Werk. Also wenn du jetzt sagst, die sind nicht gut, dann okay, gebe ich das gerne weiter. Wenn du sagst, mit denen kann man arbeiten, dann sind wir zufrieden. Ich werde den Teufel tun, mich dazu zu äußern. Ich sage da gar nichts. Außer ich weiß gar nicht, wovon du sprichst offiziell. Ja, okay, aber die Nummer mit Schäfer jetzt in der vergangenen Saison, die war schon so ein bisschen heftiger und jetzt wurde noch jemand, der mit Schäfer als Präsidenten immer gut im Verein zusammengearbeitet hat, der hat seinen Posten auch mit sofortiger Wirkung verloren. Da ist, glaube ich, so ein bisschen Stühlerücken, wie es in jeder Firma normal ist. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das im Moment die Fanszene wirklich bewegt. Das ist tatsächlich eher so ein Medienthema. Und ich glaube auch, dass es die Mannschaft mal so gar nicht interessiert. Dann kommen wir nochmal wieder zur Mannschaft und ja zum Sportlichen. Zweite Jahr als Aufsteiger hatte ich ja eben schon mal anklingen lassen. Ist ja immer ein bisschen schwieriger als das furiose erste Jahr, wo man auch die Euphorie mitbringt. So Spieler wie Luke Bacchio sind weg, ja inzwischen bei Hertha. Wer sind denn dann für dich momentan auch die tragenden Säulen im Spiel bei Fortuna? Das ist ehrlicherweise schwer zu sagen, weil du hast gesagt, Luke Bacchio ist natürlich ein Verlust, keine Frage, hatten wir keine Chance zu halten. Raman war natürlich total dämlich, dass der jetzt zu Schalke gegangen ist. Ich weiß auch gar nicht warum. Klar, verdient er wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber letztendlich braucht er so einen Trainer wie Funkel, hat sich so entwickelt. Das war, glaube ich, der größte Verlust aus meiner Sicht. Kein Verlust, aber natürlich eine Schwächung ist, dass mit Stöger, unser Spielmacher, sich in der letzten Sekunde des letzten Saisonspiels einen Kreuzbandriss geholt hat. Also in der Nachspielzeit war das. Also da habe ich ja echt mal, da kann man auf gut Deutsch sagen, ein bisschen abkotzen und der Funkel sicherlich auch, weil der fehlt. Der wäre eine tragende Säule gewesen. Jetzt läuft er auf Krücken. Und jetzt hat man halt eine Menge neue Leute versucht, da jetzt zu integrieren. Du hast alte Fahrensmänner wie Adam Botzek und Oliver Fink, die jetzt auch in den ersten Spielen zum Einsatz kamen, die sind natürlich aber schon Opas auf dem Platz. Die sind Leitwölfe, Führungsfiguren, aber natürlich jetzt spielerisch nicht mehr die, die das alles nach vorne treiben. Und hinten in der Abwehr, Hoffmann und Rahman Kai Ayhan haben sich jetzt in den ersten Spielen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die Abwehr war so ein bisschen löchrig. Und insofern kann man jetzt noch keinen rausheben, weil nämlich die, die man geholt hat, David Komnacki, polnischer Nationalspieler, U21, den sie schon gefeiert haben als neuen Lewandowski überall in der Presse, also auch in Polen, also nicht nur in Düsseldorf, haben sie gesagt, das ist der neue große Mann bei der Nationalmannschaft. Der ist so ein bisschen unten, hat noch einen kleinen Speckbauch, der ist gerade Vater geworden, der war nicht so richtig trainiert, er hat auch selber zugegeben, man hat ihn da nicht so richtig gefördert und Funkel hat gesagt, der braucht ein bisschen Sondertraining, der hat jetzt auch ein bisschen gespielt, aber der ist auch gefährlich, aber noch nicht so weit, dass er die Mannschaft nach vorne bringt. Dann hast du mehrere Ghanaer verpflichtet, Adams, Ampuna und Tepgetai von Schalke 04 und Kelvin Ofori. Also 4 Ghanaer mittlerweile bei Fortuna, von denen 3 eigentlich ja in die Stammelf sollten und keiner bis jetzt drin war, weil sie alle irgendwie verletzt, angeschlagen oder nicht so richtig gut drauf waren. Und Lewis Baker, den wir aus England geholt haben, auch der hat schon gezeigt, dass er was kann, aber ist längst noch nicht so weit. Er hat auch vor allen Dingen extreme Sprachprobleme, wie ich mir habe sagen lassen, dass man sagen kann, der ist jetzt Chef auf dem Platz, obwohl er im Mittelfeld spielt. Der spricht wohl so ein extremes Englisch, dass ihn keiner so richtig versteht und er ist natürlich beim Deutschen auch noch nicht so weit. Also das sind im Moment echte Schwierigkeiten, die Fortuna, glaube ich, da hat, das richtige Team zu finden. Die Stimmung in der Mannschaft soll aber nach wie vor gut sein. Also das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, den der Funkel auch immer wieder anspricht. Macht Funkel denn was anderes, also jetzt spieltaktisch, als in der Vorsaison? Oder ist das quasi Funkelfußball oder das ist das Gleiche, was ihr auch schon gekannt habt in der vergangenen Saison? Ja, es fehlen natürlich im Moment die ganz schnellen Leute da vorne. Und das ist, glaube ich, das, was ihm ein bisschen Kopfzerbrechen macht, weil so der schnelle Ball nach vorne und dann läuft mal eben Luke Bacchio wie Usain Bolt los oder der Rahman, der ja auch fallschnell ist und sind dann halt ziemlich abgewichst vorm Tor. Das hast du jetzt in dieser Saison eben noch nicht. Und der Hennings kann das nicht. Der ist halt ein klassischer, ich würde sagen, das ist ein Spiel, ein Stürmer, der läuft den Gegner immer gut an, der kann gut Pressing spielen und so weiter, aber das ist natürlich keiner, den du lang schickst. Und der Natski ist halt eben noch nicht fit genug und die anderen auch noch nicht so integriert. Also insofern muss der Funkel jetzt so ein bisschen auf Sicherheit bauen und er hat auch gesehen in den ersten Spielen, die Abwehr muss Stabilität haben mit der Viererkette. Das hat alles nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Auch da gab es zu viele individuelle Fehler auch so das schnelle Umschaltspiel hat noch nicht so ganz geklappt, aber grundsätzlich wird er seine Taktik nicht mehr ändern. Er ist ja ein alter Trainer, Fuck, der aber nicht jetzt jede Saison da sich was Neues einfallen lässt. Ich meine, da denke ich, da wird er auf alte Werte zurückgreifen. VfL, letztes Mal 3-0 gewonnen in Düsseldorf. Wie siehst du insgesamt die Entwicklung? VfL momentan Tabellendritter. Jetzt kommen die wichtigen Europapokalwochen und auch die schwierigen, wenn man so möchte. Wenn du so von der Ferne drauf schaust, wie hast du die Entwicklung des VfL Wolfsburg gesehen bislang? Naja, also ich weiß ja noch, vor 2 Jahren, da wart ihr da kurz vom Endegelände und jetzt spielt er da wieder echt ganz gut mit oben. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg so aus der Entfernung betrachtet, dass sie am Ende ganz da um die Champions League Spiele Plätze mitspielen werden, weil ich glaube, so Leipzig, Leverkusen, Bayern, Dortmund und so weiter, die werden das unter sich ausmachen. Das ist meine Meinung und da wird auch nicht mehr viel kommen. Was so auffällt bei euch ist, glaube ich, ihr habt relativ wenig deutsche Spieler im Kader. Ne? Das ist ein ziemlicher Multikulti-Haufen mittlerweile. Ich weiß nicht, wie sich das dann immer auf Grüppchenbildung in einer Mannschaft auswirkt und wie das mit den Sprachbarrieren dann mittlerweile ist, ob man da so ein Team dann richtig formieren kann. Ich glaube, es wird immer wichtiger, weil man ja qualitativ bei den Spielern in der Liga immer weiter zusammenwächst, dass vor allen Dingen Teamgeist sehr viel ausmacht. Das hat man bei Bremen letzte Saison gesehen, das hat man bei Fortuna Düsseldorf gesehen, man hat bei Schalke gesehen, wie es eben dann eben nicht funktioniert, wenn da kein Teamgeist ist. Man sieht es immer wieder bei so Mannschaften wie Freiburg oder so, dass sie sich dadurch irgendwie ein bisschen auch wieder retten können. Das kann ich bei Wolfsburg ehrlicherweise noch nicht einschätzen, wie das so ist. Ja, also die Sorge kann ich dir nehmen. Also die Stimmung in der Mannschaft ist gut, gibt auch keine Grüppchenbildung. Das ist vorbei, seit Schmadtke, Schäfer da die das Ruder übernommen haben. Und ein paar Deutsche haben wir auch in der Mannschaft. Menzel, Knoche, Arnold, wer fällt mir noch ein? Felix Klaus, Yannick Gerhardt, Elvis Rexbejai, Ginzek leider verletzt. Der hat ja letztes Mal bei euch ordentlich getroffen. Und Lukas Metscher ist ja auch U21-Nationalspieler in Deutschland. Insofern haben wir doch ein paar in der Truppe. Aber sagen wir noch mal. Ein paar Torhüter reingebastelt, ne? Nee, der einzige Torwart, den ich erwähnt habe, war Philipp Menzel. Aber by the way, Erwartungen ans Spiel am Freitag. Ach komm, bitte. Ich glaube, wir haben also das letzte Mal in der ersten Liga gespielt, da haben wir zusammen das Spiel ja gesehen. Das ist mir noch gut in Erinnerung, den jubelnden Vollmering da immer zu erleben. Und auch die letzte Saison, da war ja nichts. Also ich würde jetzt sagen, das ist kein Angstgegner Wolfsburg, sondern das ist ein Gegner, bei dem man sich nichts auszurechnen hat. Eigentlich. Also Fortuna liegt einfach Wolfsburg nicht. Also umgekehrt. Also ne, für uns seid ihr nicht so beliebt. Und insofern erwarte ich da ehrlicherweise nicht wirklich viel. Wenn wir unentschieden spielen, bin ich zufrieden. Weil das echt im Moment, wir haben 10 Verletzte insgesamt im Kader im Moment. Und wie gesagt, da ist noch nicht alles rund. Das würde mich überraschen, wenn wir jetzt da Wolfsburg aus der jetzt plötzlich irgendwie schlagen, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel. Ihr seid schon ganz gut drauf und das wird wahrscheinlich sich dann auch am Freitag zeigen. Wir wollen ja auch keinen Beliebtheitspreis, wir wollen ja nur eure 3 Punkte. Ist mir klar, habt ihr auch die letzten Male immer bekommen. Ich meine, wenn es am Ende, und das hat so ein Pfannenspiel, der hat nochmal ein tolles Interview jetzt gegeben, als Manager, der erst belacht wurde, der hat mal erzählt, und da sagt mal endlich ein Manager auch, was er tatsächlich macht. Bevor er Zach Steffen, unseren Torwart, verpflichtet hat, auf den ja keiner gekommen ist. Gut, jetzt war der Pfannenstiel selber Torwart und hat da vielleicht ein besonderes Auge für. Aber er sagt, er war mehrmals in Amerika. Er hat mit Vater und Mutter gesprochen, er hat mit Oma gesprochen, er hat mit dem Vereinstrainer gesprochen, er hat mit dem Nationaltrainer gesprochen, er hat ihn mehrfach beobachtet, er hat mit Pep Guardiola gesprochen, weil man muss ja wissen, dass es ist so, der Manchester City hat den verpflichtet die Saison, aber nicht also jetzt schon mal als Ersatzkeeper für dann ab dem nächsten Jahr und hat ihn direkt an Fortuna weiter ausgeliehen. Das gleiche Prinzip haben wir ja auch mit Luke Bacchio gemacht damals. Und insofern war das interessant, wie viel der da reingesetzt hat, um einen Spieler wirklich zu casten für Fortuna Düsseldorf unter dem Gesichtspunkt, wie tickt der, was ist der? Also nicht nur, was kann der, das kann man ja durch Datenbanken und so weiter alles sehen und Spielerbeobachtung, aber sich mit dem privaten Umfeld auseinanderzusetzen, das ist, finde ich, ist eine ganz gute Geschichte und insofern geht es nur noch darum, dass wir mit diesem Team den Klassenerhalt schaffen, um darauf weiter aufzubauen. Und wir müssen jetzt eine neue Generation schaffen. Wie du schon vorhin gesagt hast, zweite Saison, erste Liga ist eigentlich immer eine Todessaison, wie ja auch Hannover und so weiter jetzt wieder bewiesen haben. Und da musst du jetzt gucken, dass du darauf aufbaust. Wir haben ganz gute Transfererlöse erzielt und haben jetzt noch ein paar Elder Statesmen in der Mannschaft behalten, aufgrund der Stimmung und damit die ein Team formen und so einen Geist da reinbringen. Und jetzt geht es darum, das weiter aufzubauen. Und dann kann also nur Platz 15 letztendlich das Ziel sein. Alles andere wäre ja sowieso cool. Und da wünsche ich euch alles Gute für natürlich erst nach Freitag. Das war Benny Monreal, TV-Journalist aus dem schönen Rheinland und auch ehemaliger Pressesprecher bei Fortuna. Und wie wir gehört haben, absoluter Experte für die 11 vom Rhein. Und ich danke für das Gespräch. Ja, habe ich auch gerne gemacht. Hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Ja, Rückspiel vielleicht auf jeden Fall, aber dann auch in der nächsten Saison oder so. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Zwei Eintracht Braunschweig-Fans fahren nach einem Heimspiel mit dem Rad nach Hause. Als es irgendwann dunkel ist und sie immer noch nicht zu Hause sind, legen sie sich auf eine Wiese und decken sich mit ihren Fahrrädern zu. Nach einer Weile mosert der eine, boah ey, mir ist so kalt. Und darauf sagt der andere, kein Wunder, bei deinem Rad fehlt ja auch eine Speiche. Faninfos. Wer noch nach Düsseldorf will, gar kein Problem. Kartenvorverkauf in Wolfsburg ist zwar beendet, aber Gästekasse, da gibt es noch ordentlich Tickets. Freitag 18:30 ist die dann geöffnet. Und Mitfahrgelegenheit gibt es auch noch, Fanfahrten Wolfsburg, infos@fanfahrten-wolfsburg.de. Da kann man dann wahrscheinlich nochmal einsteigen in den Bus. Ja, Europa League, müssen wir auch nochmal drüber reden. Ne? Auswärtsfahrten, Eintrittskarten für die ersten beiden Auswärtsspiele bei Saint-Étienne und bei Gent sind noch nicht in Wolfsburg eingetroffen. Also drauf achten, aufpassen, ne? Wann der Vorverkauf beginnt. Will ich natürlich im Wölferadio hier auch nochmal darauf hinweisen, wie da auch die entsprechenden Touren angeboten werden von VfL-Fans, von Fans für Fans. Da gibt es dann auch auf der Homepage vom VfL und über die Fanbetreuung die entsprechenden Informationen. Und ja, auch hinweisen möchte ich noch auf unsere Frauen. Samstag, 21. September, 13 Uhr, Spiel bei Turbine Potsdam. Da gibt es zwei organisierte Bustouren, auch mehr Infos über die VfL-App, über die VfL-Homepage und bei den Fanbeauftragten. Hinweisen möchte ich auch nochmal auf das Benefizspiel für Peter Arment, Ex-VfL-Spieler, der ja leider auch an ALS erkrankt ist. Und das findet in Mörse statt am Samstag, also dem Tag nach dem Düsseldorf-Spiel. Mörse 13:30 ist da, soweit ich weiß, Anpfiff. Werden einige VfL-Legenden mit dabei sein. Roy Preger, Marcel Schäfer werden da auch die Fußballschuhe schnüren für den guten Zweck. Und ja, kommt alle hin nach Mörse. Hier auch nochmal dann die herzliche Einladung. Wölferadio Arena Live wird es auch geben beim Spiel gegen Düsseldorf. Malte und ich sind dann für euch mit dabei und werden das Spiel durch die grün-weiße Brille kommentieren. Ist ja ein Freitagsspiel, also läuft nicht bei Sky. Da lohnt es sich dann vielleicht noch mal mehr, wenn ihr es nicht schafft, nach Düsseldorf bei Wölferadio Arena Live reinzuhören. Wir geben wieder Vollgas. Wir geben wieder Volley, heißt es ja seit dieser Woche, um da keinen Zungenschlag reinzubringen. Also gute Laune und Spaß da garantiert, hoffentlich dann auch mit 3 Punkten garniert und durch die grün-weiße Brille kommentiert. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende für das Wölferadio in dieser Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer die Bitte bei Facebook, bei Wolfsblog und so weiter und so fort. Gibt ja mittlerweile auch bei Spotify und bei iTunes logischerweise die Möglichkeit. Downloaden könnt ihr das Wölferadio auch. Und so weiter und so fort. Und wie es euch gefallen hat, lasst mir etwas zukommen, wie ihr es denn gefunden habt. Das möchte ich gerne immer wissen von euch. Wisst ihr ja auch an dieser Stelle, gibt es einmal die Aufforderung. Ich bedanke mich bei Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche Unterstützung, bei Norman für die technische. Aber entlassen möchte ich euch nicht, um einen ganz besonderen Gruß noch loszuwerden, und zwar an Alex und Sönke. Die beiden sind Hardcore-VfL-Fans und haben in dieser Woche geheiratet. Meinen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, da gibt es noch einen Tusch obendrauf. Ja, beide absolute Vielfahrer, er ist ja auch Fahnenschwenker und beide stehen in der Nordkurve, Dauerkarte seit ewigen Zeiten so ungefähr. Ja, und haben zueinander gefunden, weiß nicht, ob es auch durch den VfL war, aber das Hobby schweißt natürlich zusammen, das kann man auf alle Fälle sagen. Also für euch beide und den weiteren Lebensweg alles Gute und könnt ihr hoffentlich auch feiern, Düsseldorf seid ihr bestimmt auch mit dabei. Und das Ständchen zur Hochzeit, lieber Sönke, das bringst du dir aber selber, denn du bist auch derjenige, der mir das Wölferadio-Titellied nur der VfL eingesungen hat. Und deswegen die Verabschiede heute nur für Alex und Sönke. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen.